Die Staatshaushalte in der Währungsunion. Artikel 123 AEUV verbietet allen öffentlichen Haushalten in der EU generell, bei den nationalen Notenbanken und der EZB Kredite aufzunehmen. Selbst der in Deutschland übliche Kassenkredit der Bundesbank für Bund und Länder entfiel mit dem Übergang zum Euro. Dieses Verbot wird in Artikel 21 der Satzung des ESZB und der EZB unter Bezugnahme auf den Vertragstext nochmals bekräftigt. Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der EZB oder den nationalen Zentralbanken für Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskörperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die EZB oder die nationalen Zentralbanken. Ich habe die oben angegebenen Bestimmungen wörtlich zitiert, weil sie die Grenzen, aber auch die Weite des Mandats der EZB bestimmen. Seit der kontroversen Entscheidung des EZB-Rats vom 9. Mai 2010, mit Staatsanleihen von Euro-Ländern zu beginnen, gibt es ja einen anhaltenden Streit um die Interpretation dieser Bestimmungen. Artikel 125 AEUV schließt eine Haftung der Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten für die Kredite anderer öffentlicher Hände generell aus. Schon bei der ersten grundsätzlichen Zusage einer gemeinschaftlichen Hilfe für Griechenland durch den Europäischen Rat am 25. und 26. März 2010 in Lissabon gab es Streit darüber, ob solch eine Hilfe zulässig sei. Auch diesen Artikel zitiere ich deshalb wörtlich. Die Union haftet nicht für Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen und lokalen Körperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von Mitgliedstaaten und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein. Dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorhabens. Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen eines anderen Mitgliedstaates und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein. Das gilt unbeschadet der Garantien für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorhabens. Allerdings kann der Europäische Rat nach Artikel 122 Absatz 2 beschließen, einem Mitglied bei besonders großen Schwierigkeiten aufgrund von Naturkatastrophen oder außergewöhnlicher Ereignisse finanziellen Beistand der Gemeinschaft zu gewähren. Artikel 126 Absatz 1 legt lapidar fest: Die Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige Defizite. Nach Artikel 126 Absatz 2 überwacht die Kommission die Haushaltsführung der Mitgliedstaaten in Hinblick darauf, dass weder die laufende Neuverschuldung noch der gesamte Schuldenstand der öffentlichen Hand einen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt übermäßigen Umfang annehmen. In einer Protokollnotiz sind als quantitative Grenzen festgelegt, dass das geplante und tatsächliche öffentliche Defizit 3%, der öffentliche Schuldenstand 60% des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen nicht übersteigen sollen. Gemäß Artikel 126 Absatz 2 wird aber die Haushaltsdisziplin nicht allein nach der absoluten Höhe der beiden Kriterien beurteilt. Beim Defizitkriterium ist vielmehr die Haushaltsdisziplin trotz absoluter Zielüberschreitung nicht verletzt, wenn entweder das Verhältnis erheblich und laufend zurückgegangen ist und einen Wert in der Nähe des Referenzwerts erreicht hat, oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird und das Verhältnis in der Nähe des Referenzwerts bleibt. Beim Schuldenstandskriterium ist die Haushaltsdisziplin trotz Überschreitung des Referenzwertes dann nicht verletzt, wenn das Verhältnis hinreichend rückläufig ist und sich rasch genug dem Referenzwert nähert. Damit war in der Praxis, unabhängig von den aktuellen Werten der Referenzkriterien, ein sehr großer Beurteilungsspielraum gesichert. Wenn die Kommission anhand der oben genannten Kriterien ein übermäßiges Defizit als gegeben ansah, sollte sie an den Rat berichten. Dieser sollte dann nach Anhörung des betreffenden Mitgliedstaates entscheiden, ob nach seiner Ansicht tatsächlich ein übermäßiges Defizit besteht. Nach Artikel 126 Absatz 11 kann der Europäische Rat gegen ein Mitglied mit übermäßigem Defizit eine Reihe von Sanktionen beschließen. Diese reichen von unverzinslichen Einlagen bei der Gemeinschaft bis hin zu Geldbußen. Soweit das vertragliche Gerüst für die Finanzstabilität der öffentlichen Haushalte. 1998 schrieb ich dazu skeptisch: Es widerspricht aller diplomatischen Erfahrung, dass der Europäische Rat einzelne seiner Mitglieder wirklich harsch behandeln wird. Das hat sich allerdings bewahrheitet. Die Absätze 3 bis 9 des Artikels 126 beschreiben einen umfangreichen und langwierigen Hürdenlauf, bis im Einzelfall endlich der Weg frei ist, dass der Europäische Rat Sanktionen beschließen kann, wenn er dies überhaupt will.